Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mich seht. Schön, dass ich euch auch irgendwie sehe. Ja, Männer, Thema war ja auch viel in den Kommentaren. Ich habe es gelesen. Ich bin noch, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, all die Kommentare zu beantworten. Ich werde das aber nachholen. Wie gesagt, da waren interessante Dinge dabei, die ihr so geschrieben habt. Und ich werde auch darauf eingehen. Wie gesagt, ich hatte einfach noch nicht die Zeit. Es ist wirklich so viel. Und auch nochmal sorry an die Leute, die mir alle E-Mails schreiben. Es ist einfach so viel, Leute. Es ist unglaublich. Ich bin quasi so ein kleiner Channel und kann den Ansturm schon nicht mehr handeln. Was jetzt aber ein interessantes Thema war, auch in den Kommentaren habe ich gelesen, ist ein Red Pill-Treffen für Red Pill Man. Und da hätte ich echt Interesse dran, da hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Ich muss aber sagen, das ist natürlich mit Organisation verbunden, weil ich glaube, da werden auch viele Männer zusammenkommen. Bräuchte man die passende Location, natürlich muss irgendwie so für so ein bisschen Catering, weil so stelle ich mir das vor. Es muss einfach so ein bisschen für das Wohl gesorgt sein, es soll einfach Spaß machen, entspannt sein, dass man einfach so ein bisschen abhängen, ein bisschen schnacken kann und dann fährt halt irgendwann jeder wieder nach Hause. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wann macht man sowas, wie macht man sowas? Ich habe ja schon gelesen, dass der ein oder andere von euch da wirklich Interesse dran hätte und ich hätte da auch Interesse dran. Die Frage ist nur, wann macht man es? Wie macht man es? Wo macht man es? Der eine hat sogar gesagt, 2021 in Phuket in Südostasien, was ich Hammer finde. Also ich hätte wirklich Bock, sowas zu veranstalten und dass man sich dann tatsächlich in Südostasien trifft. Also ich wäre dann auf jeden Fall da, wenn ich mit euch da so ein Treffen vereinbare. Wer dann noch da ist, ist dann auch da und wer nicht da ist, ist dann halt nicht da. Da denke ich, kann man sich auch so eine gute Zeit machen. Ich war, wie gesagt, noch nie in Südostasien, wäre aber gerne mal dort. Also muss ich wirklich sagen, vielleicht fliege ich dieses Jahr nochmal hin, vielleicht fliege ich nächstes Jahr hin, vielleicht machen wir das im Rahmen eines Red Pill-Treffens. Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, aber ich habe viele Ideen im Kopf. Auf jeden Fall wird irgendwas passieren. Und macht euch keine Sorgen. Also ich habe zwar Bock auf feminine Frauen, aber macht euch keine Sorgen, dass euer Coach Magic Blue Pill geworden ist. Ich weiß, dass diese Frauen dort auch Female Nature unterliegen und dass die ebenfalls das Locken und Umschalten, also wie Coach Greg Adams sagt, der hat auch einen tollen Kanal, amerikanischer YouTuber. Und müsst ihr euch auch mal gönnen, wenn ihr Englisch könnt. Ist wirklich Hammer. Also mir ist schon klar, dass diese Bait and Switch quasi alle in sich haben. Das ist übersetzt, frei übersetzt heißt das anlocken und umschalten. Also ist man jetzt noch in der Anlockphase, beispielsweise sie will noch heiraten, sie will noch Kinder, sie will noch ein Einfamilienhaus. Und solange ihr das noch nicht geboten habt, aber in Aussicht steht, dass ihr das eines Tages tun werdet und ihr das Potenzial dazu habt, ist sie noch in der Lockphase und zeigt sich noch von einer sehr angenehmen Seite. Wenn sie das dann alles hat und es ist safe und sie ist verheiratet, hat die zwei Kinder, hat das Haus, kann nicht mehr viele Steigerungen geben, dann kommt die Switch-Phase und dann zieht sie die Maske ab und zeigt ihr wahres Gesicht. Wie gesagt, mir ist klar, dass wenn ich eine Dame aus Südostasien hier mit rüberbringe, sie hier westliche Freundin bekommt und so weiter, dass ihre Femininität dann, die sie dort hat, schnell wieder verloren geht. Und mir ist auch klar, dass wenn ich rübergehe, dass sie ihre Femininität mir gegenüber nur aufgrund dieses Gefälles natürlich hat, auch dieses Armutsgefälles. So traurig das ist, aber es ist die Realität. Und das ist natürlich klar, wenn die Menschen jetzt beispielsweise in Südostasien, ich sage jetzt einfach mal Vietnam, Thailand. Auch die vietnamesischen Frauen sind also wunderhübsch, müsst noch mal googeln, das ist also wirklich krass. Die sind jung, die sind also wirklich beautiful, also die sind wirklich schön. Aber trotzdem weiß ich bin red pilled. Ich weiß, dass das Female Nature da drin steckt und ich weiß, dass die das Gleiche machen würde wie unsere westlichen Frauen hier, wenn sie nur die Möglichkeit dazu hat. Und wenn sie Monkey Branchen kann zu einem besseren Mann, dann wird sie das tun und sie wird genauso manipulativ und sie wird genau die gleichen Dinge an den Tag legen wie unsere Frauen hier. Das ist, also ich gebe mich da überhaupt gar keiner Illusion mehr hin. Das ist mir völlig, völlig bewusst. Und deswegen träume ich da auch keine Blue Pill-Fantasie, dort die Liebe meines Lebens zu finden und irgendeine Frau zu heiraten und Kinder mit der zu. Nein, absolut nicht. Das Einzige, was ich halt will, ist dieses Gefälle. Ich bin der Mann, ich bin der dominante, starke, maskuline Part. Ich suche die Polarität, also den femininen, unterwürfigen Part. So, das ist das, worauf ich aus bin. Und ich möchte natürlich auch gut leben. Und wenn ich da, ich sage, ich bin jetzt 38, ich bin jetzt in meiner Prime, ich bin natürlich hier, bin ich ein Niemand. Das ist ja logisch. Ich bin jetzt gut, ich bin jetzt unternehmerisch ganz gut gestellt, habe ein bisschen was geleistet und kann aufgrund dieser Tatsachen, bin ich vielleicht, wir sind ja alle Menschen, wir kochen alle mit Wasser. Müssen wir uns nichts vormachen. Das eine Wasser ist von dem ein bisschen heißer, das andere von dem ein bisschen lauer, aber am Ende des Tages ist es Wasser. So, und hier bei uns beispielsweise in Westeuropa, wenn ich jetzt überlege, was muss ich leisten, um dieses Gefälle herzustellen, dass mich so eine Frau respektiert und die wird mich trotzdem nicht respektieren, weil diese Frauen hier aus gutem Hause beispielsweise, die Also ich kenne viele Mädchen beispielsweise aus erfolgreichen Unternehmerfamilien und so weiter, die sind das gewöhnt, dass der Vater Porsche Macan fährt. Die sind das gewöhnt, dass der Vater 7 Mehrfamilienhäuser hat. Da kann ich machen, was ich will. Die sind Beträge gewohnt im siebenstelligen Bereich, dass der Vater mal eine Immobilie liquidiert und dann fließen aufs Konto mal eben 1,3 Mio. Das ist für diese Weiber Standard. Das schockt die nicht. So, was muss ich jetzt als Mann, ich muss ja bis zum Herzinfarkt malochen, um da irgendwie in diese Ebenen zu kommen, damit ich am Ende trotzdem nicht mithalten kann, was das angeht. Also man kann es erreichen, das ist alles gar keine Frage, aber um welchen Preis, da ist der Saft wieder das Auspressen nicht wert. Für dieses bisschen Respekt von der Frau, dann die am Ende dann doch wieder keinen Respekt hat und wieder umschaltet, und weil die gewöhnen sich ja auch alles. Der Standard, den man herstellt, ist immer die neue Nulllinie, die erreichen da kein Glück. Boah, ich schweife ab, viel zu viel am Anfang, darauf wollte ich gar nicht hinaus, Männer. Wie gesagt, der Kopf ist voll mit allen möglichen Themen und das war mal ein kurzer Einblick in diese ganzen Dinge. Ja, Thema des heutigen Videos, Männer, ist, sie schämt sich für gar nichts mehr. Sie nutzt zwar Beschämungstechniken, also diese heutigen jungen Frauen, die schämen sich für absolut nichts mehr. Ich hatte erst kürzlich zwei hochinteressante Gespräche mit jungen Frauen im Alter von 19 und 22 und dann haben wir auch über Vollkontakt zwischen Mann und Frau, Beziehungsdynamiken und so weiter, habe ich einfach mal so mit ihr geschnackt, wie ihre Erfahrungen und hochinteressantes Gespräch. Wirklich, man kann viel daraus lernen. Und die war einfach mal ehrlich zu mir und dann sagt mir das 19-jährige Mädchen, dass sie jetzt schon mit 19 über 50 Partner für Vollkontakt gehabt hat. Das muss man sich mal vorstellen, mit 19. Und das ist für sie, das heißt 19, die ist 2001 geboren, logisch, wir haben 2020. Die ist also in einer Welt groß geworden, also ich bin noch in einer Welt groß geworden, als ich so alt war wie sie. Selbst die Frauen, die so viele Männer gehabt haben, hätten das den Männern niemals gesagt. Damit hätten sie sich disqualifiziert, wenn sie gesagt hätten, wir Männer, wir hätten die abgestempelt. Wenn die gesagt hätte, ich bin 19, ich habe schon 15 Typen gehabt, dann hätten wir Männer, die kannst du nicht mehr anfassen. Also nur so mit einer Zange auf Distanz kannst du die so rumreichen, aber will eigentlich keiner mehr bei. Und sie hatte über 50 Partner. Und das sagt sie mir in einer Selbstverständlichkeit, ohne Scham dabei zu empfinden. Das heißt, bei uns läuft gesellschaftlich komplett was falsch. Wir sind komplett aus den Fugen geraten, wenn ein 19-jähriges Mädchen das ohne Schamesröte im Gesicht, ohne mit der Wimper zu zucken, als selbstverständlich, als das Normalste der Welt sieht, dass sie genauso das machen kann. Und da frage ich mich auch, was ist denn da zu Hause los? Also wo ist die Verantwortung des Vaters? Was ist da los? Was ist das für ein Kontrollverlust in dieser Familie, dass das einfach als das Normalste der Welt angesehen wird, dass Töchterchen auf diese Art und Weise auf dem Karussell unterwegs ist? Und ich meine, ich bewundere ja ihre Ehrlichkeit, das muss man ja sagen, sie hat das mit einer Selbstverständlichkeit einfach ganz offen und ehrlich, das ist für sie jetzt überhaupt nichts Besonderes, und sie hat mir auch erzählt, dass sie, das ist auch hochinteressant gewesen, wie sie gemerkt hat, wie sie mit 17 immer nur Jungs haben konnte, Jungs, und als sie plötzlich 18 wurde, hat sie mir gesagt, hat sie gemerkt, dass plötzlich Männer auf sie stehen, also, dass sie plötzlich Männer haben kann, Männer wie mich, Männer, die noch ein bisschen älter sind, Männer, die noch ein bisschen jünger sind, aber hauptsächlich ist ihre Zielgruppe halt der Mann ab 30. Das heißt, mit 18 war ihre Zielgruppe schon immer der Mann ab 30. Keine Bengels mehr. Die wollte richtige Männer und die wollte richtigen Vollkontakt. Und das will sie bis heute. Und das gibt sie ohne weiteres zu. Hochinteressant. Und sie hat auch zugegeben, dass sie gleichzeitig 4, 5, 6 Männer immer datet. Also sie hat ihre eigene Rotation am Laufen, sie kann sich das rausnehmen. Es läuft. Ja, und das ist halt in unserer heutigen Welt komplett aus meiner Sicht komplett aus den Fugen geraten. Ich nehme ihr das nicht mal übel, also sie ist ja jetzt kein schlechter Mensch, sie soll auf ihre Art und Weise glücklich werden, das geht mich auch nichts an. Und ich bin auch dankbar für diese Ehrlichkeit, aber damit hat sie sich natürlich für mich, für Vollkontakt disqualifiziert, für solche Dinge halt wirklich disqualifiziert, weil es spricht mich überhaupt nicht mehr an, gar nicht. Also ich als Mann, ich bin da oldschool von meiner Denkweise, für mich ist es... Auch wenn ich ein Auto habe, beispielsweise würde mir jetzt irgendein BMW kaufen, Baujahr 2004, irgendein Coupé, und der ist aus 12. Hand und hat nie eine Werkstatt gesehen. Ja, ob der Motor nur kalt ist, ob der Motor nur warm ist, das interessiert mich doch gar nicht. Den drehe ich immer 7,5. Das hat keinen Sammlerwert mehr. So, wenn ich jetzt aber ein Auto kaufe aus erster Hand, lückenlos Scheckheft gepflegt, der ist pro Jahr nur 6.000 Kilometer gefahren worden und jährlich hat er eine Inspektion bei BMW gekriegt für 700 Euro, dann habe ich da eine ganz andere Wahrnehmung. Dann sage ich, okay, das ist etwas Besonderes, das wurde auch schon vom Vorbesitzer geschätzt, es wurde sehr wenig gefahren. Oh, ist der Motor kalt, hat das Öl schon Temperatur, da achte ich drauf, steht der draußen, hagelt es vielleicht gleich, die Wolken ziehen sich ein bisschen zu. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und genauso sehe ich das mit den Frauen auch. Und das tut mir auch leid für diese Mädchen, die in dieser Zeit groß geworden sind. Muss ich wirklich von ganzem Herzen sagen, es tut mir leid. So, ich möchte die nicht mehr haben, weil ich redpilled bin. Ich will da nicht bei, das ist auch nicht meine Baustelle. Aber für dieses Mädchen an sich tut mir das sehr leid, weil auch ihre Paarbindungsfähigkeit, da werde ich in einem anderen Video nochmal drauf eingehen, sonst sprengt das heute den Rahmen, aber auch ihre Paarbindungsfähigkeit ist dahingehend wirklich im Eimer. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und dann habe ich mich auch nochmal mit einem anderen Mädchen unterhalten und die sagte mir, das ist auch, also wirklich, ihr müsst euch, wenn ihr Zugang habt zu so jungen Mädchen, ich habe da wahnsinnig Zugang zu, so, ich habe immer einen guten Draht mit denen, ich kann einen guten Schnack mit denen machen, weil ich bin so, ihr seht, ich kann vor eine Kamera gehen, ich kann auch mit dem Auto anhalten und kann ein Mädchen, komm mal her, das ist für mich überhaupt nichts, was mich irgendwie schockt, also das, ich werde da nicht rot bei, ich habe da vom Selbstbewusstsein überhaupt gar nichts, also ich bin halt Akquise mit Kunden gewöhnt, wenn ich einen Kunden anrufe, weil ich seine Immobilie akquirieren will, weil ich die verkaufen will, weiß ich, dass der Nein sagt. So, das heißt, ich muss ungefähr 20 Kunden anrufen, damit einer Ja sagt, damit ich dann sein Haus verkaufen kann. So, das ist so ungefähr so die Conversion Rate, die man da hat, so sagt man das in dem Geschäft. Und genauso bin ich bei den Frauen, also da wäre ich jetzt auch, wenn ich das wollte, wäre ich der super Pickup-Artist, weil ich zucke gar nicht, würde sagen, hey du, komm mal hierher, würde ich mit meinem Sportwagen, komm her, was ist mit dir, wo willst du hin? So, und schon würde die kommen. Ich habe das schon mal früher ausprobiert, das ist überhaupt gar kein Problem, man braucht gar keine Skills. Man braucht keine Skills, man braucht einfach nur sich selbst. Man muss einfach nur selbstbewusst sein, keine Angst davor haben, dass sie Nein sagt, das war's. Man muss ihr Nein in Kauf nehmen, es muss ihr völlig egal sein. Dann läuft das mit den Mädchen. Und wenn man mit denen, aber das ist wieder auch ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist mit dieser 21-Jährigen, die sagte mir, dass sie seitdem sie 15 ist, sie hatte, glaube ich, ihr erstes Mal mit 15 und sie wurde schon, weil sie mit 14 noch keinen Vollkontakt mit irgendeinem Jungen, Mann kann ich ja noch nicht sagen, Jungen hatte, in ihrer Altersklasse, versteht sich, wurde sie schon beschämt von anderen Jungs und anderen Mädchen. Wie, was stimmt denn mit dir nicht? Du hattest noch nicht. Bist du komisch? Was ist so? Also eine verrückte Generation, sage ich jetzt mal, die jetzt 99, 2000, 2001 geboren sind. Absolut verrückte Gesellschaft geworden. Und die schämen sich auch für nichts mehr. Ich hatte euch ja in einem anderen Video gesagt, ich hatte ja auch mal eine 18-, 19-Jährige vor meiner langen Beziehung jetzt. Und das war so krass. Die war ja mir gegenüber wahnsinnig devot, weil ich das dominant, also ich habe das nicht bewusst gemacht, dass ich sie dominiert habe. Das ist ein Zufallsprodukt geworden einfach, weil ich war sehr, sehr Alpha in dieser Dynamik mit ihr. Und das hat sie wahnsinnig angesprochen. Und was mich aber gewundert hatte, ich war wie gesagt 28, 29, hatte vorher immer Mädchen in meiner Altersklasse. Und ich muss gestehen, die performen im Bett nicht ansatzweise so wie diese jungen Küken. Ich kann euch auch erklären, warum das so ist. Das ist mir im Nachhinein auch klar geworden. Dass also diese älteren Frauen, die jetzt, sage ich mal, so in meinem Zeitraum geboren sind, so 80 bis 85, das ist noch nicht die Generation Smartphone. Als die quasi in der Pubertät waren und ihre Sexualität entdeckt haben, mussten die sich das anders herleiten. Überall mussten sie sich so ein paar kleine Informationsfätzchen, das war ja auch noch viel spannender, die Mädchen der neuen Generation oder Frauen, manche mögen das nicht, wenn ich Mädchen sage, aber für mich sind 25-Jährige auch Mädchen, die sind nicht erwachsen, also die haben keine Verantwortung für das, was sie sagen, was sie tun und so weiter, deswegen sind das für mich auch Mädchen, also Frauen. Der eine oder andere fühlt sich dann besser, dann soll er seine Frauen haben. Jedenfalls, was ich sagen wollte ist, die haben ihre Blüte quasi entdeckt mit dem Smartphone. Und da gibt es diese einschlägigen Seiten. Also heute braucht man nicht mehr seine Fantasie nutzen, um irgendwas in Erfahrung zu bringen oder selbst die Erfahrung zu machen oder sich irgendwen zu fragen, sich das herleiten als junger Mensch. Heute nimmt man sein Smartphone, nimmt die Seite und dann gibt es da 672 Kategorien, was es da heute alles gibt für Abnormitäten und da klickt man drauf und dann kann man sich das angucken. Da gibt es dann Clips dazu, kann man sich das angucken, kein Problem, frei. Jeder Schüler kann sich das heute angucken. mit 15, 14, 12 spielt keine Rolle, haben alle Smartphones. Wenn ich hier die Kinder langgehen sehe an der Straße, alle mit gesenktem Blick, stehen an irgendeinem Zaun, nicht mehr wie ich früher. Wir haben früher gefochten mit Stöckern, bis die Stöcker zerplatzt sind oder man hat mal richtig einen drüber gekriegt, dass man hier so einen blauen Stream hatte, weil wir gefochten haben heute mal in das Smartphone. Nur noch Smartphone-Battles. Ich kriege die Köpfe gar nicht mehr hoch. Und aus diesem Smartphone, wisst ihr ja, brauche ich euch nicht erzählen, kriegt man ja alle Informationen. Und was ich jetzt sagen wollte, diese Generation Smartphone-Frauen, die sind ja auch neugierig gewesen, als die jung sind, haben sich natürlich rauf und runter geguckt und dementsprechend haben die überhaupt gar keine Hemmung mehr. Das ist für die das Normalste der Welt. Also das, was ich früher von diesen Mädchen meiner Generation, was die noch nicht so konnten, was ich selber nicht kannte und so weiter, bekommt man von den 18-Jährigen einfach, die machen Sachen, das ist unglaublich. Die nimmt den Magic Stick ganz in den Mund, aber nicht, weil er so klein ist, sondern weil sie das von jeher, das für sie dann das Normalste der Welt ist, dass man das so ganz macht. Also, das ist Wahnsinn gewesen. Also, ich habe gestaunt. Und dann habe ich gemerkt, das ist ausbaufähig und dann habe ich das natürlich noch weiter auf die Spitze getrieben, weil ich hatte natürlich meinen Genuss da dran, das ist ja gar keine Frage. Aber wie gesagt, die schämen sich für nichts mehr, die sind damit groß geworden, das ist für die Standard. Für mich ist das noch nicht so richtig Standard, also auch schon Standard, aber noch nicht so. Also ich weiß schon, dass das alles nicht ganz normal ist. Und das wissen die ja gar nicht mehr. Die sind ja damit groß geworden. So, als die 12 Jahre alt waren, 2012, 13, 14, wenn die 2000 geboren sind, 2015, da stand ich ja schon mitten im Leben, musste mich dem Existenzkampf stellen. Da haben die ja gerade noch heidi-deidi Spaß gemacht auf irgendeiner Party, sich vollgekippt mit Alkohol und auf dem Smartphone gegoogelt und sich diese Seiten angeguckt und dort entsprechend ihre Informationen und Lehren gezogen. Und da das für die das Normalste der Welt ist, schämen sich für gar nichts. Die kennen alles. Und ja, also richtig ist das nicht, aber es ist. Und ich kann ja nur, don't shoot the messenger oder don't hate the messenger, hate the message. Ich kann ja wirklich nichts dafür. Es ist einfach. Und damit müssen wir uns abfinden, das ist die Realität. Der müssen wir uns stellen und da muss jeder seine eigenen Lehren draus ziehen. Aber ich muss ganz klar sagen, die Red Pill genommen zu haben, wenn man die Red Pill genommen hat, ist die logische Konsequenz, seinen eigenen Weg zu gehen. Da bleibt nichts anderes. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, ich werde auf die anderen Kommentare, die vorangegangenen Kommentare auch noch antworten. Also danke für diese Teilnahme auf diesem Channel. Also ich finde das Hammer, wirklich. Lasst mir auch nochmal ein Abo da, teilt gerne diese ganzen Messages mit euren Freunden, würde mich sehr freuen. Ich freue mich über jeden Support. Und wie gesagt, wegen des Red Pill-Treffens werde ich mir was überlegen. Auf jeden Fall. Das Thema ist für mich nicht vom Tisch. Ich habe da Bock drauf, weil ich dann auch mal endlich mal frei Schnauze reden kann. Quasi, wie Krishan das auch sagt. Freue ich mich drauf. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss.